Ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Zu Unrecht im Knast. Wer von euch war schon zu Unrecht im Knast? Sei es in der Bundesrepublik Deutschland oder vielleicht im Ausland oder vielleicht in der ehemaligen DDR. Oder wer von euch kennt Leute, die eurer Auffassung nach zu Unrecht im Knast sind, vielleicht sogar fernab irgendwo wirklich im Ausland? Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, die Telefonnummer wie immer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Dieter, 60 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Dunja. Dunja, verstehst du mich? Ja, ich verstehe dich gut. Ja. Dieter, du warst zu Unrecht im Knast? Ja. Erzähl mal. Also das fing erstmal an, dass ich nach der Wende, also Wende heißt nach der Vereinigung, durch einen Überläufer verraten worden bin. Ich habe hier in Bonn für die Nationale Volksarmee aufgeklärt. Mhm. Aufgeklärt? Und, ja. Nennst du das? Sagen wir mal spioniert. Spioniert, ja. Und dieser Überläufer, der hat vom Verfassungsschutz dafür ein Kopfgeld von 300.000 Mark gekriegt und kriegt heute noch eine Rente von 3.000 Mark. Weil er dich verraten hat? Ja, mich und eine andere verraten hat. Ja. Jetzt zum Fall direkt und warum zu Unrecht, das fängt also damit an, dass ich anderthalb Jahre in U-Haft war. Wann bist du denn verraten worden? Direkt 1990? Also ich war hier Resident in Bonn und hatte eine Quelle direkt im Planungsstab. Der Planungsstab ist direkt unterhalb des Ministers im Verteidigungsministerium angesiedelt. Und diese Quelle lief 20 Jahre lang. Ne? Du hast auch 20 Jahre hier gearbeitet. Seit 1967 lebe ich in Bonn, bin immer noch in Bonn. Was genau hast du denn ausspioniert? Ja, das kann ich dir genau sagen. Das waren unter anderem du blätterst gerade. Weitergabe von Verhandlungspositionen zur KSZE 75, zur MBFR-Verhandlung, zu Analysen des Warschauer Vertrages. Also hochkarätige Sachen. Ja, aber lass mir noch die zwei Sachen sagen. Rüstungskontrolle und Rüstungsprobleme, INF-Studien, das waren die Mittelstreckenraketen, die Abrüstung der Mittelstreckenraketen, und was natürlich damals sehr brisant war, war auch SDI, der Stern, von die westlichen Studien und so weiter und Positionen. Wie bist du denn an diese Informationen gekommen? Ja, mein Freund arbeitete im Planungsstab, das ist direkt unterhalb des Verteidigungsministeriums, und der hat diese Unterlagen besorgt. Besorgt, an dich weitergeleitet, und du hast es weiter nach Ost-Berlin geleitet. Ich habe Ost-Berlin weitergeleitet. Wie war denn deine Tarntätigkeit? Also was warst du denn offiziell? Offiziell nennt man sowas Resident. Resident der Deutschen Demokratischen Republik oder was? Der Nationalen Volksarmee, also des militärischen Nachrichtendienstes der Nationalen Volksarmee. Achso, so warst du offiziell installiert in Bonn. Was ja viele nicht wissen, es gab ja nicht nur diese Hauptverwaltung Aufklärung, diesen Dienst des MFS, es gab ja noch einen Dienst der LVA, einen Geheimdienst. War denn den Behörden oder den Abwehrbehörden in der Bundesrepublik nicht klar, dass da so ein Nest von Spionen sitzt? Naja, nun, nach der Wende haben die ja insgesamt 3000 Spione. Also ich habe mit dem Ermittlungsrichter Detter in Karlsruhe gesprochen, und der sagte, also vor der Wende haben sie jährlich etwa 50 Spione enttarnt. Und nach der Wende haben die dann gleich 3000 auf sein Silbertablett bekommen. Das ist natürlich, da kann man mal die Dimensionen sehen. Ne? Das ist, ja. So, jetzt hat man dich verraten. Ja. Jetzt zu dem Unrecht. Ne? Und du warst... Oder jetzt zu dem Thema, warum zu Unrecht im Knast. Ich war anderthalb Jahre in U-Haft. Nach dem Gesetz darf man nur 6 Monate in U-Haft sein. Selbst Mörder, wenn die Anklage nicht nach 6 Monaten angefertigt ist, es gibt geständige Mörder. Im vorigen Jahr ist einer in Cottbus und einer in Münster entlassen worden. Da hat es keine Anklage nach 6 Monaten gehabt. Da sieht man schon mal die Ungleichbehandlung. Ich habe anderthalb Jahre in U-Haft. Was geschah denn nach den anderthalb Jahren? Ja, dann war am 23. Dezember 1991 bin ich dann in Düsseldorf vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Hast du die abgesessen? Davon musste ich 4 Jahre in 6 verschiedenen Haftanstalten absitzen. Und dann ging warum es nur, warum nur vier Jahre? Wie sagst du? Ja, zwei Drittel, das ist so. Ach so, die sind dir dann entlassen worden. Das ist auch wieder eine Ungleichbehandlung. In Bayern braucht man nur die Hälfte der Strafe absitzen. Mhm. Und der wird die andere Hälfte zur Bewährung aufnehmen. Generell. Würdest du sagen, dass generell diese Bestrafung, jetzt abgesehen mal von der Urhaftgeschichte, die du gerade erzählt hast, dass du diese Bestrafung als Unrecht ansiehst? Ich finde ja als Unrecht. Ich bin also anschließend dann zum also erstmal Revision, dann Bundesverfassungsgericht, dann Europäische Menschenrechtskommission, die jetzt kommt, wo du auch vielleicht zum Nachdenken kommst, dass es nicht so ganz recht ist. Denn die Europäische Menschenrechtskommission hat meine Beschwerde angenommen. Mhm. Wenn auch nicht in allen Punkten, aber es hat sie angenommen und sie befindet sich jetzt auf dem Wege zum Europäischen Gerichtshof. Mhm. Also so ganz rechtens kann es international gesehen denn doch nicht sein. Mhm. Sonst, gut, aber du warst halt ein Arm oder ein ausführendes Organ für eine Diktatur. Das, das ist... Die Menschenrechte das mit... Ist, ne, so eine, so Diktatur, dieses, ja, ja, ne, eine Diktatur, die Menschenrechte mit Füßen getreten hat. Ja, du kannst es natürlich jetzt auch den Bundesgerichtshof zitieren. Die haben gesagt, also hier waren die guten und demokratischen Spione, im Osten waren die schlechten und undemokratischen. Aber wenn man jetzt die Arbeit vergleicht, die Arbeit ist erstmal per se die gleiche. Jetzt kommt aber das andere dahin zu, dass die DDR, also die BND und Verfassungsschutzspione, die in der DDR spioniert haben, die sind dann nach der Wende rehabilitiert und entschädigt worden. Mhm. Das ist ja noch, wenn das, das ist nicht noch nicht mal eigentlich meine eigentliche Kritik, aber die sind nach dem ersten Essay, die Unrechtsbereinigungsgesetz, entschädigt worden. Mhm. Wenn man jetzt bedenkt, dass dieses Gesetz von 1946, da heißt es von 45 bis 89, also alle, die in der DDR als Spione verurteilt worden sind, sind von 1945 bis 89 rehabilitiert und entschädigt worden. Mhm. Wenn man jetzt auch ein bisschen nachdenkt, dann fällt einem auf, dass es gab noch gar keine SED 1945. Mhm. Okay, lass uns noch mal einfach über dich weiterreden. Ich möchte dich fragen, als du diese vier Jahre im Knast gesessen hast, was alles ist da so in dir vorgegangen? Wie hast du dich da gefühlt? Da kam ja hat man ja erfahren, dass die Bundeswehr, dass die NVA in die Bundeswehr überführt worden ist. Mhm. Ne? Und das war natürlich ein komisches Gefühl, wo ich dann gesehen habe, dass also die Generale von der NVA dort freundschaftlich den Bundeswehrgeneralen in Strausberg zugeprostet haben, was meine vorherigen, wenn du so willst, Chefs waren. Mhm. Ja, und da fühlt man sich doch ein bisschen gearscht. Ne? Da fühlst du dich gearscht. Die sitzen dann da oben und trinken Champagner und du für die gearbeitet hast, sitzt da im Knast. Kann ich wiederum auch verstehen. Ja. Und das nächste war dann hieß es Amnestie, es kommt eine Amnestie. Dann hat Engelhardt als Justizminister ein Amnestiegesetz eingebracht. Mhm. Das ist dann von der SPD, nicht etwa von der CDU, gekippt worden, von Vogel. Mhm. Und dann kamen dann die Landtagswahlen in Bayern, dann hat Bötsch irgendwas dagegen und dann ist es immer weiter verschoben worden. Und dann gab es eben keine Amnestie mehr. Hast du denn für dich, ich meine, du hast jetzt sehr, sehr viele Jahre deines Lebens mit einer Identifikation mit der ehemaligen DDR und mit dem Ostblock gelebt? Ja, mit zwei kannst du sagen. Ich habe ja hier bei einer Versicherung in der ganzen Zeit gearbeitet. Mein Leben war ja irgendwie auch abgedeckt und abgesichert. Die waren übrigens sehr enttäuscht, wo ich dann da nicht mehr weiterarbeite. Moment, du warst auch offiziell hier ein Versicherungsvertreter? Ja, ja. Das meinte ich ja gerade. Ich habe als Angestellter bei einer großen Bonner Versicherung gearbeitet. Das war vorhin meine Frage, da hast du mich missverstanden. Ich hatte dich gefragt, wie du denn hier offiziell in Erscheinung getreten bist. Nein, ich hab hier ganz offiziell gearbeitet. Mhm. Hattest du denn in irgendeiner Zeit oder vielleicht jetzt im Nachhinein, gab es da ein Unrechtsbewusstsein bei dir, dass du gedacht hast, ich unterstütze ein System, das es vielleicht nicht doch so unterstützen soll? Das hat ja noch nicht mal der Richter so gesehen. Er hat in meinem Urteil steht, es kann zu seinen Gunsten angenommen werden, dass er für die Entspannung zwischen den Blöcken gearbeitet hat. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele dieser Dinge, zum Beispiel KSZE 1975 und so, da hat sogar Weizsäcker gesagt, das war also die Keimzelle von Perestroika und Glasnost. Okay, das kann man wunderbar schön natürlich so hinbiegen. Ich frage dich jetzt, den Dieter, den ganz privaten Dieter, hatte Dieter denn ab und zu vielleicht früher doch auch schon mal Zweifel, dass er dachte, ich unterstütze da Herren, die man eigentlich nicht unterstützen sollte? Ich hatte eigentlich mehr ein Blockdenken. Also ich habe mir wirklich immer das Gefühl gehabt, ich tue etwas für die Entspannung. Ganz ehrlich. Mhm. Also du wäschst deine... Auch heute noch. Ich hab auch heute noch kein Unrechtsbewusstsein. Und wenn du mitbekommen hast, dass die Leute da an der Grenze abgeschlachtet worden sind, hat dich das nicht zum Nachdenken angeregt? Dass jedes Opfer an der Grenze war ein zu viel, das ist ganz klar. Das hat aber nichts damit zu tun. Jeder Staat und jede Armee der Welt macht Aufklärung. Also das und die DDR, man kann sie nur sehen, wie sie will. Sie war ein Staat. Ne? Sie war in der UNO, sie war in der OSZE und es war ein Staat. Und jeder Staat macht Aufklärung. Und deswegen kann man das... Das wäscht einen Staat noch nicht rein, dass er in der UNO ist. In der UNO sind viele Staaten, oder waren viele Staaten... Ja. China, ne? Wir wollen sagen... Dann müsste es aber auch anprangern, dass Kohl Honecker einen roten Teppich ausgerollt hat. Tue ich auch. Ja, Dieter, ich möchte dich jetzt fragen zum Schluss. Du warst jetzt für dein Verständnis 4 Jahre zu Unrecht im Knast. Ja. 4 Jahre Knast ist eine verdammt lange Zeit. Hat das dazu geführt, dass du dich niemals wirst letztendlich arrangieren können mit unserem politischen System? Ach natürlich, ich habe danach ein Jahr bei der EZ hier in Bonn gearbeitet in der Verwaltung und ich bin also sozial engagiert und wir haben eine Selbsthilfegruppe gegründet, die nennt sich das... Wird sich vielleicht ein bisschen belustigen, wie wir heißen, Initiative Kundschafter des Friedens fordern Recht. Ja. Initiativgruppe, genauer gesagt. Und du hast die Hoffnung, dass du rehabilitiert wirst? Ja, wir kämpfen, wir sind zurzeit, wie gesagt, mit zwei Verfahren beim Europäischen Gerichtshof. Ja. Und irgendwann, also international gesehen, gibt es da gar keine Probleme. Wir haben auch schon viele, wir haben bei BBC Fernsehproduktionen so gemacht. International sieht man das ein bisschen anders. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja. Und das ist natürlich ein interessanter, auch geschichtlicher Aspekt deutsch-deutscher Vergangenheit, die du uns jetzt hier ein bisschen näher gebracht hast. Ja, wie gesagt, das tut mir zwar leid, aber wie gesagt, 8 Jahre nach der Wende, ich bin immer noch voll im juristischen Kampf. Das ist natürlich, vielleicht hält das mich auch ein bisschen... Kann sein, ja. Ja. Alles Gute dir. Tschüss, Dieter. Wieder rein. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt zu Unrecht im Knast. Wer von euch war schon zu Unrecht im Knast? Sei es in Deutschland oder vielleicht auch im Ausland. Telefonnummer 0180 5678 111. Und weiter geht es jetzt mit Kerstin. Und Kerstin ist 30 Jahre alt, ja. Ja, hallo Domian. Hallo Kerstin. Ja, ich war nicht zu Unrecht im Knast. Mein Verlobter ist im Moment zu Unrecht im Knast. Was heißt zu Unrecht? Er hat... Eine Mitschuld. Ja, wo soll ich überhaupt anfangen? Das ist ja alles ein bisschen schwierig. Weswegen ist dein Verlobter im Knast? Steuerhinterziehung, angebliche. Steuerhinterziehung. Ja. Für wie sieht das Urteil aus? Für wie lange ist er im Knast? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Wie lange sitzt er schon? Ja, er saß 13 Monate in U-Haft, ist dann mit Urteilsverkündung letztes Jahr, 5. Dezember, nee, November, rausgekommen, bis Revision läuft und so, weil keine Fluchtgefahr mehr bestand, wo sie ihn vorher festgehalten haben in U-Haft wegen Fluchtgefahr. Und Revision und Gnadengesuch und so ist alles abgedehnt und jetzt ist er seit 4 Wochen, heute wieder 4 Wochen im Knast. Wie viel Steuern soll er denn angeblich hinterzogen haben? Tja, der Haftbefehl lautet auf 26,4 Millionen. 26,4 Millionen. Was hat er denn vom Beruf gemacht? Peter Graf ist ein Waisenknabe. Ja, was macht er? Was hat er gemacht? Es war eine Computerfirma in Düsseldorf. Der Geschäftsführer hat sich mit irgendjemand anders ein geniales System ausgedacht, die Umsatzsteuer hinterziehen. Über die Insel Jersey, ich kann es ja sagen. Und die Insel Jersey gilt von den Behörden, vom Zoll, als zu England gehörend, hat aber ein eigenes Steuersystem. Und da haben sie es so gemacht, dass die einfach auf Jersey gelandet sind, die waren da hinbringen lassen, mit einem Privatflieger hin und dann hier nach Deutschland geholt. Und der Zoll hat Papiere verlangt, ab und zu mal. Und Papiere wurden gezeigt und ja, ist ja in England versteuert, bitte gehen Sie durch. Und ich war Sekretärin in der Firma. Also diese Firma, die existiert in Düsseldorf. Mein Verlobter wurde eingestellt als Vertriebsleiter, um hier in Hamburg ein Vertriebsbüro aufzubauen. Kerstin, warst du denn an diesen ganzen Transaktionen und diesen Tricksereien, sag ich mal, warst du da wissentlich beteiligt damals? Nein, mein Mann auch nicht. Du sagst immer mein Mann, oder? Ja, mein Verlobter. Es ist mein Mann, weil wir sind schon 7 Jahre zusammen, durch dick und dünn und alles. Du sagst einfach mein Mann. Mein Mann, ja. Und wie viel hat er sich denn, oder wie lautet der Vorwurf, bereichert daran? Ja, auch Mitwisser. Mitwisser, ja. Es ging so weit, wir haben uns hier in Hamburg ein Vertriebsbüro aufgebaut, richtig Büroräume suchen, 6 Mitarbeiter, ich war Sekretärin in der Firma. Mhm. In Düsseldorf war, wie gesagt, der Buchhalter und der Geschäftsführer als Hauptsitz. Die Buchhaltung lief darüber und. Meine Frage war ja, wie viel er abgesahnt hat. Ja, wenn er wenigstens was hätte, dann wäre es ja noch was Nütze. Aber die ganze Kohle haben der Geschäftsführer und der Buchhalter. Mhm. Wie viel Kohle sind das? Sind das 26 Millionen, die eingesagt haben privat? Es ist nicht so viel, weil von der Steuer ist in den Kunden was abgegeben worden. Aber die Behörden haben auch nicht alles aufgedeckt. Also im Grunde sind das irgendwie 156 Millionen gewesen oder so, aber sind Zahlen, da weiß ich noch gar nicht, wie viele Nullen das sind. Jetzt sagst du aber, dass dein Verlobter, dein Mann, zu Unrecht im Knast sitzt. Ja. Warum jetzt zu Unrecht? Er hat ja nun offensichtlich daran irgendwie... Er ist eingestellt worden als Vertriebsleiter, um hier im Norden ein Büro aufzubauen und wusste nicht von dieser ganzen Schweinerei. Irgendwann, nach anderthalb oder 2 Jahren, wurde er irgendwie mal misstrauisch, hat gefragt, hör mal, da ist ja irgendwas spanisch. Dann ist irgendeiner über den Jordan gegangen aus dieser Firma mit 800.000 und da sagt der Geschäftsführer, komm mal her, ich muss dir was erklären. Und da hat er es uns gesagt, beziehungsweise meinem Verlobten gesagt. Und da hat mein Verlobter den Fehler gemacht und nicht gesagt, ich steige aus, weil sein Baby hier, das war der Fehler. Wie lange ist er denn dann noch dabei geblieben? Bis es aufgeflogen ist. Bis der Zoll eingeflogen ist in die Firma, alles flog auseinander. Der Geschäftsführer ging auf Flucht nach Amerika, der Buchhalter ging sonst irgendwo hin, die waren alle weg. Ja, wie lange dauerte das denn noch? Monate oder ein Jahr oder wie lange? Der Geschäftsführer und der Buchhalter, die waren anderthalb Jahre auf Flucht. Also, den Geschäftsführer haben sie in Colorado geschafft. Nee, ich meine, die Frage war anders. Die Frage war, wie lange er sein Wissen hatte und die ganze Sache lief trotzdem. Halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Oder vier, fünf Monate, es war nicht sehr lange. Haben die Richter oder der Richter, haben sie ihm diese Version abgenommen? Offensichtlich nicht, ne? Sonst wäre es ja nicht so hart. Nein, ihm wurde praktisch die Mittäterschaft nachgewiesen. Mhm. Nachgewiesen. Es gibt einen Paragraphen im Gesetzbuch, der heißt freie Beweiswürdigung des Tatrichters. Mhm. In seinem Urteil steht nicht einmal, es ist bewiesen, sondern nur... Es wird angenommen oder sonst irgendwas, irgendwelche wilden Formulierungen, es steht nicht einmal drin, es ist bewiesen. Mhm. Und das Kernige ist, nachdem der Geschäftsführer und der Buchhalter verurteilt worden sind, weil die sind irgendwann geschnappt worden, weil keiner kann ewig auf Flucht gehen, nach anderthalb Jahren, wie gesagt, wurden die zu 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Wie, die wurden zu weniger verurteilt als dein Freund? Genau. Wie kann das sein? Es ist eine andere Strafkammer, es ist ein anderer Richter, es gibt sowieso für Steuern in Bayern ein anderes Gesetz als in Hamburg und in Hessen und sonst irgendwo. Haben wir gerade auch schon gehört, aber das ist ja auch allgemein Wissen. Ist es denn so, dass die anderen beiden, die sind wirklich ganz klar der Tat bezichtigt worden und man hat es nachgewiesen und beschuldigt? Das ist alles ganz, ganz klar, weil bei deinem Freund ist es eben nicht so ganz klar. Nein, es ist eben insofern, er wäre freigesprochen worden, wenn nicht, also wir hatten 28 Verhandlungstage, 60 Zeugen. Mhm. Und diese 60 Zeugen haben immer nur gesagt, der Geschäftsführer und der Buchhalter. Mhm. Und dann, wie gesagt, wurde der Geschäftsführer verhaftet. Mhm. Der war dann auch Zeugin in unserem Prozess oder in seinem Prozess. Und der hat gesagt, er war's. Der Buchhalter hat sich dann gestellt, weil er Angst hatte, dass alles auf ihn geschoben wird. Und der hat auch gesagt, er war's. Und daraufhin wurde er verurteilt. Der Buchhalter? Nein, mein Mann. Der Mann hat gesagt, war's? Der Geschäftsführer ist verhaftet worden, war Zeuge in unserem Prozess. Mhm. Der Buchhalter hat sich daraufhin gestellt und war auch Zeuge in unserem Prozess. Und die beiden haben mit dem Finger auf meinen Mann gezeigt. Und haben gesagt, er war's. Und daraufhin wurde er verurteilt. Wegen der anderen Zeugen alle nicht. So, das können wir natürlich jetzt hier in keiner Weise auch. Wir können natürlich nicht aufdröseln. Ich kann da ja auch keinen Gegenpart jetzt ausüben. Du bist der Auffassung, dass er zu Unrecht verurteilt wurde. Ja, er hat sicherlich eine Strafe verdient. Also aufgrund der Mitwisserschaft, aber allein schon. Ja, aber es ist 4,5 Jahre wert. Mhm. So, jetzt sitzt du da als die Freundin, die Geliebte, seine Frau. Ja. Und er sitzt im Knast. Was geht denn in dir vor und ab im Moment? Also im Moment ist er, geht es ihm gut, wir telefonieren mehrmals am Tag, aber die U-Haftzeit, die 13 Monate hier in Hamburg im härtesten Knast Deutschlands war sehr hart. Hm. Ich meinte jetzt auch nicht, wie es ihm geht, sondern wie es dir geht. Ja, für mich auch sehr hart. Hm. Läuft denn, gibt es denn irgendwann jetzt nochmal ein Verfahren oder ist es jetzt? Nee, ist alles abgelehnt. Ist alles abgelehnt. Mhm. Es sind Berge. Ich habe ja die Berge gesehen in den Verhandlungsterminen. Mhm. Das heißt, die er guckt muss sich jetzt kein Mensch an. Mhm. Die guckt sich wirklich kein Mensch an. Das heißt, er muss jetzt die 4 Jahre absitzen, ob er will oder nicht. Es gibt jetzt gar keine Möglichkeit mehr, sich da zu wehren. Nein, diese 13 Monate Urhaftzeit werden erstmal angerechnet. Die werden angerechnet, dann, ist klar. Dann gibt es wieder 2/3 und dann hat er noch 43 Monate nach. Mhm. Die hat er dann Möglichkeit freier Vollzug, offener Vollzug. Ja. Gibt es eine Geldstrafe auch, ne? Ja, 2 Millionen muss der unterschreiben. Muss der unterschreiben? Mhm. Das heißt, er sitzt jetzt im Knast und ist letztendlich zeitlebens belastet mit einer ungeheuren Summe. Ja, so sieht das aus. Verzweifelt man da nicht, wenn man denkt, das ist alles zu Unrecht? Es gibt Tage, aber irgendwann resignierst du, irgendwann schließt du die Hände über den Kopf zusammen und sagst, das kann alles gar nicht angehen. Wie stellt ihr euch denn dann überhaupt euer Leben vor, wenn er dann rauskommt, mit 2 Millionen im Nacken? Ja, irgendwie geht's weiter, ne? Wie, irgendwie geht's weiter? Ja, irgendwie muss es weitergehen. Ja, was wollt ihr denn was machen? Was soll ich denn machen? Ja, was wollt ihr denn machen? Ja. Arbeiten, Geld verdienen. Mhm. Aber das geht irgendwie ja... abzahlen, ne? Ja, das kann man ja letztendlich vergessen, ne? 2 Millionen abzuzahlen. Was würdest du denn machen? Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich dich ja. Ich wäre am Ende, wenn ich sowas im Nacken hätte. Ja, aber das nützt ja nichts. Kommt man da nicht... Nee, ganz im Ernst, Kerstin. Kommt man da nicht auf dumme Gedanken... Ganz im Ernst? Des Öfteren. Ja, ne? Irgendwas wieder zu drehen, um eben von dieser Summe auch runterzukommen. Ja, aber ehrlich gesagt, die Urlaubszeit, auch wenn das einer von Millionen ist, die Urlaubszeit hat ihn kuriert. Mhm. Er sagt, ich fasse nichts mehr an, da will ich um kein Geld der Welt will ich da nochmal hin. Mhm. Hast du den Eindruck, dass er seelisch Schaden nimmt durch diese Haftzeit? Gott sei Dank nicht. Mhm. Also jetzt sowieso nicht. Jetzt telefonieren wir, jetzt ist es viel freier und er ärgert sich so tierisch, dass er da drin ist, weil er nichts machen kann. Aber du bist sicher, dass er, wenn er rauskommt, er wird nichts Unrecht und Unredliches machen? Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Das hat ihn wirklich kuriert. Es war hammerhart die Zeit, die 13 Monate. Aber du bist dir bei dir da nicht so ganz sicher. Doch, natürlich. Ich hatte ja mit der ganzen Sache, ich war nur Sekretärin. Mhm. Ich war also im Grunde genommen, wenn sie mich mit einsperren können, aber sie haben es halt nicht getan. Sie haben sich auf ihn festgerissen. Also wir haben jetzt mal so ein ganz kleines Licht, aber wirklich nur ein ganz kleines Licht auf euren Fall werfen können, in den 10 Minuten jetzt, die wir gesprochen haben. Das ist es eben. Ich bräuchte eine Stunde. Ja, das ist mir schon klar. Das sind oft so komplizierte Fälle. Ja. Ich glaube, wir haben es aber so ungefähr grob verstanden und ich kann jetzt das nur so zur Kenntnis nehmen, wenn du sagst, er ist in Unrecht im Knast. Bewerten, beurteilen kann ich es natürlich nicht. Ja, zu Unrecht eben. Er hat eine Strafe verdient, aber nicht 4,5 Jahre, um Gottes Willen. Und wenn du einen Bekannten im Knast hast und du hörst von den Urteilen, die da gesprochen werden, du schlägst die Hände in den Kopf. Ja, das weiß ich. Kerstin, grüße ihn herzlich. Ich tue es, danke. Tschüss, Kerstin. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Michael, der ist 19 Jahre alt. Ja, hallo. Hi. Du auch schon? Ja. Erzähl. Und zwar, ich war jetzt 2 Jahre in der JVA Wuppertal. 2 Jahre? 2 Jahre, ja. Vor allen Dingen, ich hatte gar nichts gemacht. Erzähl mal, von vorne an. Ja, wir waren mit 5 Kollegen unterwegs abends. Mhm. Also ich und 2 andere Kollegen waren in der Pommesbude. Mhm. 2 Kollegen draußen, die haben irgendeinen überfallen oder so. Wir kamen raus aus der Pommesbude, wir hatten auch unsere Pizza in der Hand und so. Und dann kam auf einmal die Polizei und so und haben uns alle einkassiert. Moment, wer hatte wen überfallen? Nicht deine Kollegen? Meine Kollegen, die draußen standen, vor der Pommesbude, die 2. Die haben irgendeinen überfallen? Ja, die haben da irgendein Skateboard abgenommen und ein Portemonnaie. Mhm. Und dann wurden wir auch mit angeklagt wegen Raub. Obwohl du, jetzt geht's erstmal um dich, obwohl du persönlich da überhaupt nichts mit zu tun hattest. Nee, wir hatten da gar nichts mit zu tun. Du warst während der Tat in der Bude drin. In der Bude drin. Ja. Und dann kamen wir raus und 2 Minuten später kam sofort auch die Polizei. Mhm. Aber das konnte doch bestimmt nun irgendjemand bezeugen, dass du in der Pommesbude warst, zum Tathergang, zur Zeit. Wir haben ja auch alles angegeben, wir waren in der Pommesbude. Bloß der Kerl, der da überfallen wurde, der meinte so, wir wären auch mit dabei gewesen. Aber in der Pommesbude muss da zum Beispiel eine Bedienung gewesen sein, die dich gesehen hat. Ja, ja, aber die meinten auch so, wir sind schon länger draußen gewesen. Mhm, also es war doch nicht so ganz klar. Ja, aber wir haben nichts damit zu tun gehabt. Mhm. Wie viel wart ihr, du sagst immer wir, wie viel waren das, die in der Bude waren? 2? 3. 3, Die saßen auch 2 Jahre. Also alle insgesamt. So, dann kam es dann zu einem Verfahren. Das kam zu einem Verfahren, und die Anklage lautete? Ja, bewaffneten Raub, obwohl keiner von uns ein Messer oder Pistole oder sonstiges dabei hatte. Wie kann das denn dann sein? Ja, weiß ich nicht. Wie kann man das denn, das muss man ja belegen, wenn es bewaffneter Raub heißt. Da hatte irgendein Kollege von mir, der hatte da so ein Schweizer Taschenmesser in der Tasche, also diesen Around mit Schere und so, und da hieß es dann bewaffneten Raub. Mhm. Was genau haben denn die Brüder, die draußen waren, nun da angestellt? Was haben die gemacht? Die haben ein Skateboard weggenommen? Die haben Skateboard weggenommen und denjenigen irgendwie geschlagen und das Portemonnaie weggenommen. Mhm. Und wie war das, als du dann rauskamst, war die ganze Sache schon gelaufen? Da war die ganze Sache schon gelaufen, ich wusste von gar nichts. Mhm. Und dann sind wir ein Stückchen weiter runtergelaufen, die Straße, und dann kamen die auch schon mit zwei Mannschaftswagen und Motorradbulle und alles kam da. Mhm. Und dir, hattest du einen, ich gehe davon aus, dass du einen Rechtsanwalt hattest? Ja, ich hatte einen Rechtsanwalt, den ich selber bezahlt hatte, und dann noch einen Pflichtverteidiger. Und den Leuten und euch ist es nicht gelungen, dieses nachzuweisen, dass du während der Tatzeit nicht vor Ort warst? Nee, konnte man nicht nachweisen. Mhm. Der Richter meinte noch so, mitgehangen, mitgefangen. Mhm. Und ja, ich dachte mir auch, die geben mir noch Bewährung oder so, weil ich hatte ja ehrlich nichts gemacht. Mhm. Und dann mitten im Gerichtssaal, der Richter wollte gerade das Urteil aussprechen, da steht er auf und macht das Fenster noch vorher zu. Und dann sagt er noch 24 Monate, ich wollte erst sagen, auf Bewährung, dann seid ihr so ohne Bewährung. Wie, er macht das Fenster noch zu? Was hat das? Ja, das Fenster war im Gerichtssaal offen. Ja, warum erzählst du das? Warum ist das wichtig zu erzählen? Ja, der wollte, also, was ich nicht abhau. Ach so. Ja. Der Richter persönlich macht das Fenster zu, damit du nicht abhaust. Ja. Mhm. Hm. Gut. Oder auch nicht gut. 2 Jahre sind dann rausgekommen, ohne Bewährung. Ohne Bewährung. Und du hast dann 2 Jahre im Jugendknast gesessen. Ja. Jetzt bist du draußen. Jetzt bin ich draußen. Seit wann? Seit letzter Woche. Seit letzter Woche? Ja. Und du hast 2 Jahre im Knast gesessen mit dem Bewusstsein, ich sitze hier zu Unrecht im Knast. Ja, ich war zu Unrecht. Ich konnte nur Radio hören, einen Sender, und das war eins live, und mehr war nicht drin. Mhm. Eine Freistunde am Tag. Wie geht es einem denn im Knast, wenn man da zu Unrecht sitzt? Ich könnte schwören, dass uns heute Abend eine ganze Menge Leute zuhören oder zusehen auch in den Knästen, die in ähnlicher Weise betroffen sind, die da zu Unrecht sitzen. Was geht denn da in einem vor, 2 Jahre lang? Ja, 2 Jahre, das ist eine ziemlich harte Zeit. Also da denkt man über vieles nach, obwohl man nichts gemacht hat. Über was hast du denn nachgedacht? Ja, warum war ich an dem Ort zu dann und der Zeit? Also entwickelt sich da auch ein Hass auf unser Rechtssystem? Ja. Auf jeden Fall. Diese Kindermörder, Kinderschänder, die kriegen 2 Jahre sogar noch auf Bewährung, die gehen sofort in Therapie und was weiß ich nicht alles. Unser einer, der nichts gemacht hat, der sitzt 2 Jahre Haftstrafe ab. Mhm. Jetzt, als die 2 Jahre vorbei waren, vor kurzem, und du kurz davor warst, entlassen zu werden, was hast du dir da so vorgenommen jetzt für die freie, für deine Zeit, für die Zukunft? Ja, erstmal muss ich jetzt meine Lehrstelle weitermachen. Hast du im Knast nichts lernen können oder gearbeitet? Nee, das ging nicht. Ich konnte da nur als Träger arbeiten, ein paar Kartons rumschleppen und habe da meine 56 Mark im Monat gekriegt, damit ich endlich so ein bisschen Tabak noch kaufen konnte oder so. Und du hattest vorher eine Lehre angefangen? Ich hatte vorher eine Lehre angefangen als Maler und Lackierer. Ja. Auch hier in Essen, ja. Und kannst du da wieder einsteigen? Ja, schätze ich mal schon. Bei der gleichen Firma? Bei der gleichen Firma. Also der Chef, der war mich auch öfters besuchen. Mhm. Ja, der ist ganz in Ordnung. Nun, da ist doch der Einzige, der mir geglaubt hatte. Der Chef? Ja. Was ist mit deinen Eltern? Haben die dir geglaubt? Die sind leider schon verstorben. Die sind verstorben. Du hast alleine gelebt. Du lebst alleine. Ja, ich lebe alleine. Ja. Nun wird ja immer wieder gesagt, der Knast macht die Menschen nicht besser, sondern schlechter. Und man kommt auf schlechte Gedanken und man lernt Leute kennen, die vielleicht nicht positiv für einen sind. Ja, das, wie war das bei dir? So. Also da gibt es genug Leute, die da so ein paar Tipps geben oder so, wie man in der Bank reinkommt und hier reinkommt und wie man das am besten macht oder so, aber man soll da nicht drauf hören. Also du hast für dich nicht den Eindruck, dass du da verdorben worden bist in den 2 Jahren? Nee. Hast du für dich dir vorgenommen, nie wieder in den Knast? Nie wieder. Dass du alles unterlassen wirst, was auch nur so irgendwie annähernd in die Ecke kommt, dass du vielleicht gefährdet bist? Nee, eigentlich nicht. Für dich ist das eine Zeit, die du gerne streichen würdest wahrscheinlich aus deiner Biografie. Auf jeden Fall, die möchte ich auch ganz schnell vergessen, aber irgendwie denkt man da abends noch dran. Na klar. Wenn man schlafen geht, so. Ja, nach einer Woche erst. Ich wundere mich sowieso, dass du nicht noch mehr den Zorn hast. Wenn ich 2 Jahre zu Unrecht im Knast sitzen würde, hätte ich den Oberhass. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Naja, ist natürlich klar. Es ist jetzt passiert und du hast es Gott sei Dank hinter dir. Ja. Und du musst das Beste daraus machen. Du bist ja noch jung und wenn du jetzt deine Lehre zu Ende kriegst, dann ist ja alles. Was ist denn eigentlich das mit den anderen? Sind die auch alle schon raus? Die sind auch schon alle raus. Und der, der nur wirklich schuld war? Ja. Das ist einer, ne? Oder sind das zwei? Das ist einer. Hast du auf den nicht den Oberhals? Der hat euch ja letztendlich reingeritten. Ja, aber wenn ich den jetzt an der Wäsche gehen würde oder so, dann würde ich ja direkt wieder was dran kriegen. Und da ich dann schon nochmal vorbestraft bin, 2 Jahre, dann kriege ich halt direkt nochmal so eine fette Kelle. Also ich kann dich auch nur, wirklich nur unterstützen. Und dir dann weiß ich, dann gehe ich auch mit Recht in diese JVA. Ja, lass die Finger davon, damit machst du es eh nicht wieder gut alles. Ja, kann man nicht. Ne? Ist der Typ auch in Essen jetzt wieder unterwegs? Der ist auch in Essen wieder unterwegs. Hast du nicht Schiss, wenn der dir mal über den Weg läuft, dass du vielleicht doch irgendwie, dass dir eine Sicherung durchgeht? Nee. Das Thema ist für dich gegessen und das war's. Ja. Hast du denn eine Wohnung? Ja, ich wohne bei meiner Schwester. Ah ja, also das ist gesichert und den Job, das läuft hoffentlich dann auch bald wieder. Ja, das läuft dann. Also dass du Fuß fassen kannst, ne? Ja, hoffentlich. Dann kann man ja nur ein dickes Kompliment an deinen Chef machen. Ja. Der ist ehrlich in Ordnung. Das ist ja wirklich eine tolle Sache. Wenn der 2 Jahre zu dir gestanden hat und dir jetzt wieder eine Chance gibt, finde ich das ausgesprochen gut. Ja. Toller Mann, den musst du mal von mir ganz herzlich grüßen. Das ist die Firma Rickers in Essen. Das darf auch jetzt hier so gesagt werden. Ja. Die Firma Rickers in Essen. Malerbetrieb, ja. Jo. Michael, alles Gute. Alles klar. Toll, toll, toll. Jo, danke. Tschüss. 1.31 Uhr, 40 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. In ein paar Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit Domian. Und Thema bei Domian ist heute Nacht zu Unrecht im Knast. Wer von euch war schon zu Unrecht im Knast? In Deutschland, im Ausland oder wer von euch hat Angehörige, Freunde oder Ehemänner, Ehefrauen, die eurer Auffassung nach zu Unrecht im Knast sind? Vielleicht sogar wirklich im Ausland, im fernen Ausland. Für Dinge, für die man hier nicht in den Knast kommt. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Ich begrüße herzlich André. Und André ist 28 Jahre alt. Ja, hallo. André, hi. Hi, ich habe 1993 für 7 Monate unschuldig in Untersuchungshaft gesessen. Und zwar, also ist das alles ein bisschen verworren. Ich versuche es mal einfach darzustellen. Und zwar habe ich 1992 einen Schulfreund wieder getroffen nach Jahren und der hing an der Nadel. Also dieses ganze Ding geht um einen Verstoß im Betäubungsmittelgesetz, um Heroin. Also ich habe den 92 wieder getroffen und der hing schwer an der Nadel und hat mich halt gebeten, ihm so ein bisschen aus der Patsche zu helfen, finanziell halt zu unterstützen für eine gewisse Zeit. Und ich habe gesagt, okay, komm, ist kein Problem, mir ging es zu der Zeit finanziell ganz gut. Hab ihm dann gesagt, okay, was er braucht, und das ging um ein paar hundert Mark, 300-400 Mark, ich weiß nicht mehr genau. Und er sagte, er hätte eine Adresse, wo er sich da was besorgen könnte, Heroin. Und der hat dann jemanden angerufen und ich bin dann auch mitgefahren und er hat sich dann 3-4 Gramm damals gekauft für seinen Eigenkonsum. Und dann habe ich ein paar Tage wieder nicht gesehen und dann kam er so nach einer Woche wieder an und da ging die Geschichte von vorne los, das Zeug war aufgebraucht. Wieder diesen Typen angerufen und da hat er dann nochmal 3 oder 4 Gramm gekauft. Und ich habe mich mit diesem Typen halt ganz gut verstanden. Nennen wir ihn Hehler. Das war ein Hehler und er war ganz schwer im Geschäft. Und und du bist da ziemlich blauäugig rangegangen. Ich bin da blauäugig. Ich denke, okay, ich stelle ihm das zur Verfügung. Ich kenne ihn halt jetzt jahrelang und ich weiß natürlich, dass ich ihm damit nicht auf Dauer helfen kann oder konnte. Also ich kannte ihn halt von früher, hat einen guten Job gehabt und feste Freundin, Wohnung und das war alles dahin. Also er macht auch einen ziemlich verwahrlosten Eindruck. Und von da habe ich ihm halt diese zweimal geholfen, hat mich dann in der nachfolgenden Zeit auch mit dem Kumpel getroffen, habe selbst nie Drogen konsumiert. Gut, ich habe mir mal eine gepafft, aber nie so härtere Sachen. Ja, und in diesem Umfeld, also dass der dann halt mal hier hinkam und der andere Kollege besuchte mich dann auch mal und der konnte dann auch mal hier schlafen, er hatte zu der Zeit keine Wohnung. Wie kam es denn dann zur Verhaftung? Also zur Verhaftung kam es durch eine Falschaussage, aber eigentlich erst relativ spät. Also da habe ich also von meinem Schulfreund schon nichts mehr gehört. Also das war ein gutes Jahr später. Und also ich habe es mitbekommen, dass dieser besagte Hehler, also dass der festgenommen worden ist und dass der halt in der ganzen Szene aufgeräumt hat. Also es gibt den Strafgesetz. Bitte? Der hat einen Namen genannt. Und hat er auch deinen Namen genannt? Auch meinen Namen. Und also obwohl du, um es nochmal klarzustellen, bei dem nichts gekauft hast. Ich habe bei dem nichts gekauft. Du bist nur mit deinem Freund gefahren, ganz genau. Genau, hast mit dem. Wieso hat der denn dann deinen Namen genannt? Ja, also in dieser ganzen Zeit, also wie gesagt, ich habe sie dann beide halt getroffen, habe mit ihm so mal was unternommen, bin halt mal in die Diskothek gegangen. Also ich hatte da kein Problem, also kein ethisches Problem, dass der irgendwie was mit Drogen macht. Also ich wusste, der verkauft nichts an Kinder und. Okay, jetzt hat der deinen Namen genannt. Reicht das denn aus? Ganz genau. Also ich habe nur aufgrund einer Aussage und die der noch frei erfunden hat, habe ich diese 7 Monate in U-Haft verbracht. Ja, es gibt sowas, ich habe das auch schon mal gehört. Es ist unglaublich. Das ist kein Einzelfall. Also du, das musste nicht bewiesen werden. Also es war, nein, da, also ich muss da kurz noch was zu sagen. Und zwar gibt es also in unserem Strafgesetz, also die Kronzeugenregelung. Und die gibt es nur im Betäubungsmittelgesetz und im Terrorismus. Und der wurde irgendwann geschnappt und ihm wurde wahrscheinlich halt die Möglichkeit eingeräumt, dass er halt aufräumt in der ganzen Drogenszene und dass er dafür strafmildernd verurteilt wird. Ich glaube, es gibt es auch noch in ein paar anderen Bereichen, aber egal. Gut, okay, also das heißt aber, wir wollen das nochmal festhalten, ich finde das eigentlich eine unglaubliche Sache. Da sagt irgendeiner eine Beschuldigung. Das könnte irgendeiner sagen, hier der Domian handelt mit Koks. Ganz genau. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich habe ihm diese 400, also ich habe dem Domian diese 400 Gramm weiterverkauft, wo es da letztendlich drum ging. Und das ist für dich erstmal schwierig gewesen, also du musst deine Unschuld beweisen. Ja. Nicht umgekehrt. Das ist unglaublich, ne? Ja, ist wirklich unglaublich. Also und vor allem das Schlimme an dieser ganzen Sache war, also ich habe mit einer ordentlichen Kelle gerechnet. Ne? Also mein Anwalt, mir hat keine Sau geglaubt zu diesem Zeitpunkt. Also ich habe ganz gut gelebt, habe auch mit Sicherheit in der Zeit das ein oder andere krumme Ding gedreht. Also Kleinigkeiten. Und damit zu tun hatten. Was heißt krumme Dinge? Ja gut, also mein Videorekorder, der vom LKW fällt, weiterverkauft oder so, ganz Kleinigkeiten. Aber ist ja egal, du hattest mit dieser Drogengeschichte nichts zu tun. Absolut. Was hat er denn gesagt, wie sehr du da rein verwickelt warst? Was hat er denn gesagt, wie viel Gramm du immer gekauft hast? Also im Haftbefehl stand, also dass ich, da ging es um Geschäft, um eine Einzellieferung über 400 Gramm Heroin, die ich von ihm gekauft haben soll, mit einem Bekannten zusammen. Und also das hat mir das Genick gebrochen. Dann waren noch ein paar Einzellieferungen über 10 Gramm und das hat nie stattgefunden. Man hätte es dir nie nachweisen können, wirklich? Nein, also... Und du konntest natürlich auch nicht beweisen, dass du es nicht gekauft hast. Und die Lebensumstände zu dieser Zeit, also ich habe ganz gut gelebt, also ich habe ganz gut verdient in der Zeit. Ich habe ein großes Auto gefahren und also der Verdacht, der war eigentlich da, dass ich halt damit was zu tun haben müsste. Jetzt warst du, du warst 7 Monate im Knast. Ich war 7 Monate im Knast. Das ist dann ja noch für so eine Anklage relativ wenig, ne? Also, da kein Eigenkonsum bei mir zu finden war, also ist eine Blutprobe damals entnommen worden, und hätte ich schon also die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Ne? Also ich habe so mit 5-6 Jahren gerechnet. Also diese ganzen Haftbeschwerden und diese ganzen Sachen, die im Rahmen der Untersuchungshaft möglich sind, um rauszukommen, also die sind alle sofort niedergeschlagen worden. Also Haftbeschwerde abgelehnt aus den und den Gründen und dann Verdunklungsgefahr, Fluchtgefahr. Also dieser Typ, der hat ungefähr also 150 bis 200 Leute in den Knast gebracht. Also laut der Akten, die mir vorliegen. Hast du eine Ahnung, du kannst es wahrscheinlich nur schätzen oder nicht mal schätzen, wie viel davon unschuldig im Knast sind? Also ich würde mit Sicherheit sagen, also 70-80%, also die haben mit Sicherheit alle was mit Drogen zu tun gehabt. Und das waren auch alle Fehler. Aber der hat, weil er jetzt diesen Paragraphen angewendet hat, also diese Kronzeugenregelung, er hat gesagt, okay, wenn ich abgehe, dann nehme ich alle mit. Und er hat das größer dargestellt, auch wie er im Grunde war. Also er hat gesagt, okay, ich kriege das und das, wahrscheinlich also, viele mit der Staatsanwaltschaft. Das ist für mich auch eine Regelung, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Nein. Ich habe im Bekanntenkreis einen Fall, der in ähnlicher Weise betroffen war, wie du betroffen warst, der auch im Knast gesessen hast, völlig unschuldig, aufgrund so einer Aussage. Und da steht man als Normalbürger, der mit solchen Dingen eigentlich nicht sehr oft konfrontiert ist, ich nämlich, und sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass in unserem Rechtsstaat so etwas so möglich ist. Das ist ja ein Willkürakt fast schon. Ne? Ja, also da muss jeder von uns ja Angst haben, dass er irgendwann Opfer einer solchen Aussage wird. Ja, und da geht natürlich der Glauben an unseren Rechtsstaat verloren. Mhm. 7 Monate saßt du drin, mit welchem Gefühl bist du rausgegangen? Also ich habe, also in der Zeit, wo ich da drin gesessen habe, ich meine, also letztendlich sage ich heute, das war eine positive Erfahrung. Also ich habe gesagt, in der Tat. Ich habe mal, also auch eine negative Erfahrung gemacht und das war mal okay, das mal gesehen zu haben. Was war denn auch positiv an der ganzen Sache, an den 7 Monaten Knast für dich? Gut, also bis dato, also ich, mein Leben war halt auch, also ich habe, wie gesagt, da war mal das eine oder andere krumme Ding und ich habe mir da also schon Gedanken über mein Leben gemacht. Also du bist kein Engelchen, das habe ich gerade schon gemerkt. Nein, kein Engelchen. Ja. Mhm. Ich habe dann im Nachhinein, als ich rauskam, eine Ausbildung abgeschlossen, ganz normal, bin jetzt auch wieder bei einer Ausbildung. Würdest du sagen, dass diese 7 Monate Knast dich sogar besser auf die richtige Bahn, auf die gerade Bahn geschoben haben? Also ich habe immer schon gewusst, dass es nicht der richtige Weg ist, den ich da eingeschlagen habe. Also es war auch nicht so, dass ich mich damit nur finanziert war. Es waren halt Kleinigkeiten, Bagatellen im Grunde. Und was war denn die negativste Erfahrung für dich im Knast, wenn es denn überhaupt, das gerade eine Andeutung gemacht hat? Also das Schlimmste eigentlich darin war der Hass, also dass wirklich kein Mensch dir dieses Ding abgenommen hat, also wenn du gesagt hast, ich habe dieses Ding nicht gemacht. Achso, dann haben alle gesagt, das wäre der eigene Anwalt, ne? Das ist, komm jetzt, pack aus, Sachen. Ne? Also ich habe wirklich, ich habe also das Gefühl gehabt, die wollten mich da weich kochen. Ne? Hast du also Freundschaften geschlossen im Knast? Ja, eigentlich schon. Also bis jetzt, also es ist eine, die noch anhält bis jetzt. Also ich habe da schon ein paar Leute kennengelernt. Mhm. Hast du jetzt im Nachhinein irgendwie nochmal Kontakt, also als du dann rausgekommen bist und bis heute, nochmal Kontakt zu dieser ehemaligen Szene gehabt? Nein, absolut gar nicht. Also ich sehe noch 2, 3 Leute, die früher auch darin verstrickt waren und ich spreche auch noch mit denen. Aber jetzt, was ist denn der sitzt halt immer noch. Der hat also im Ganzen vielleicht, ich meine, das sind so 13 Jahre, die der gekriegt hat. Und also das war schon eine ordentliche Geschichte. Und also ich hab's gerade, wer hat 13 Jahre bekommen? Der? So ins, also 8 Jahre, 6 Monate, dann war ein Bewährungswiderruf. Und dann kam hinterher noch eine Verhandlung, also wegen mir, weil ich darin gesessen habe. Also da hat er noch einen drüber gekriegt, wegen Freiheitsberaubung. Wer jetzt? Also der mich da reingebracht hat, diese Falschaussage. Aber was hat er denn dann von dieser Kronzeugenregelung gehabt, wenn er selbst so viele Jahre... Ja, er hat jetzt letztendlich erstmal, also wenn wir jetzt einfach mal ein paar Kilos zugrunde legen, die er verdient hat in der Zeit... Also irgendwo, die Höchststrafe ist, glaube ich, da 15 Jahre und er hat damals für diese ganze Sache, hat er, glaube ich, 8 Jahre, 6 Monate bekommen. Der sitzt also im Moment noch, der sitzt immer noch und dann kamen halt noch ganz viele andere Sachen dazu. Also eine Reduzierung seiner Strafe ist auf jeden Fall mit einhergegangen, ne? Die ist mit einhergegangen und ganz viele Leute sind halt baden gegangen, die bis heute noch sitzen. Die bis heute noch sitzen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, da sind ja so viele Leute betroffen, vielleicht wirklich vollkommen zu Unrecht. Ja. Was geht in dir vor bei der Vorstellung, dass dieser Mann nächstes Jahr vielleicht rauskommt? Also das eins, also heute, ich habe mal auf der Verhandlung gesehen, also es gab danach irgendwann einen Prozess, das ist jetzt 3 Jahre, glaube ich, her, also da ging es um diese Freiheitsberaubung, weil er hat dann seine Aussage irgendwann zurückgezogen. In meinem Fall, also es führt jetzt zu weit, das alles zu begründen. Nein, aber ich meine, worauf ich hinaus will, es gibt, bleibt da nicht auch Hass übrig gegen so einen Mann? Also ich habe ihn da auf der Verhandlung gesehen und ihm standen die Tränen in den Augen, als er dann noch wegen dieser Freiheitsberaubung die Arzt, ich sag, komm, ist gut. Also für dich ist emotional diese Sache auch jetzt ad acta gelegt? Also mitten in der U-Haft hätte ich durchladen können, also hätte ich ihn erschießen können. Also auch alle anderen, auch die Staatsanwälte, also wo ich immer, also seitenweise Briefe hingeschrieben habe und also wirklich mich bis ins Detail mit der Akte befasst habe. Ne? Also, Und aber das ist heute innerlich geregelt bei dir? Innerlich, ich meine, so ein paar Sachen, die vergisst du nie, dieses Abschließen der Zellentür und also es sind schon ein paar Sachen, die negativ waren. Aber im Großen und Ganzen werte ich das doch schon als eine Lebenserfahrung. Ne? Also es war schon okay. Also ich möchte nicht wieder rein. Ich will es dir nicht wünschen. Okay. André, danke, dass du angerufen hast. Ja, okay, bitte. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Hans dran und Hans ist 72 Jahre alt. Ja, ich bin 72 Jahre alt. Guten Morgen, Hans. Meine Geschichte hat sich allerdings zugetragen, als ich noch ziemlich jung war. Ja. Ich bin verhaftet worden 1946, da war ich 19 Jahre alt. Und zwar im April 1946. und zwar durch die sowjetische Militäradministration. Wo bist du verhaftet worden? In Berlin. In Berlin, ja. Ich bin Berliner und wohne heute in Hannover. Weswegen bist du verhaftet worden damals? Ich bin in der SPD gewesen und von der SPD in einem sogenannten antifaschistischen Jugendausschuss. Das war so eine kommunale Einrichtung, die die Jugendlichen gewinnen und sollte für den Wiederaufbau und sowas alles. Und ich war davon sehr überzeugt, dass der Wiederaufbau nötig war, und das stimmt ja auch. Und du warst aktiv in Ostberlin. Und zwar hieß der Ortsteil Berlin-Kaulsdorf. Und wir hatten dort ein Jugendheim, und in die, das war so eine ehemalige Villa eines Nazis. Und dort hatte uns die Kommandantur dieses Haus zur Verfügung gestellt. Da saßen wir mit den Jugendlichen und machten alle möglichen Arbeiten. Die Mädchen reparierten Kleider und die Jungs bauten und besorgten Brennholz und alles Mögliche im Wald. Und dann war also damals diese Aktion, dass die beiden Parteien SPD und KPD zur SED zusammengeschmiedet werden sollten. Das war also Wunsch der Besatzungsmacht. Und die meisten SPD-Leute, die wollten das nicht, aber sie haben sich nicht getraut, gegen die Besatzungsmacht sich auszusprechen, und haben dann also sich damit einverstanden erklärt. Da wurde abgestimmt, und in dem Ortsverein stimmten dann alle bis auf drei Mann für diese Wiedervereinigung. Nennen wir es mal Zwangsvereinigung. Ja, und ich war da eben gegen. Ich wollte das nicht, dass das auf diese Weise geschieht. Und da ich mich nicht anders wehren konnte, und da der Vorsitzende damals der SPD im Westen, der Kurt Schumacher, gesagt hat, notfalls soll sich die SPD auflösen, habe ich mich praktisch aufgelöst und bin ausgetreten aus der SPD am 1. April. Und am 3. April bin ich verhaftet worden. Man hat mir nicht gesagt, du bist aus der SPD ausgetreten, nun bist du ein Feind des Sozialismus oder sonst was, sondern sie sind in den Wald gekommen, wo wir zusammen Holz machten und für alte Leute, und haben sich erst ganz mit uns unterhalten, ganz freundschaftlich, und dann haben sie gesagt, ach, da fällt uns was ein, ist einer bei euch, der Englisch kann? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe Englisch in der Schule gelernt. Ja, das wäre ja ganz prima, ob sie nicht, ob ich nicht mal mitkommen könnte, ihnen einen Text aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen, und sie würden dann vom Deutschen ins Russische übersetzen, also so ganz das war der Köder, ne? Verquere Geschichte. Und da habe ich gesagt, ja, also wenn sie mir noch ein Wörterbuch geben, dann schaffe ich das vielleicht. Und da sind sie mit mir in einer... Das waren Russen, ne? Das waren Russen, ja. Das waren russische Offiziere und zwei so Mannschaften und ein Zivilist, das war der Dolmetscher. Somit hatten sie dich dann? Somit hatten sie mich. Lange? Sie haben mich auf die süße Tour... Ich hab's verstanden, ja. Ja, da bis in diese GPU-Stelle am Kupfergraben in Berlin, genau gegenüber dem Pergamon-Museum hingebracht. Ja. Und... dann haben sie gesagt, schreiben Sie mal Lebenslauf, vielleicht können wir Sie einstellen und also Quatsch. Und dann haben sie mich in den Keller gesetzt an einen Tisch und haben mir Papier gegeben und habe ich meinen Lebenslauf aufgeschrieben. Und dann habe ich ungefähr 8 Wochen lang nichts mehr gehört. Da bin ich unten in einem Keller geblieben. 8 Wochen im Keller. Und ja. Wie lange gab es danach dann noch eine Inhaftierung? Das war die Inhaftierung. Das war die 8 Wochen. Das war die Inhaftierung. Was ist denn nach den 8 Wochen dann passiert? Nach den 8 Wochen bin ich dann verhört worden. Erst musste ich zu meinem Lebenslauf, den ich da ausführlich geschrieben hatte, Stellung nehmen und habe alles wiederholt. Und dann haben sie gesagt, so, nun, du sprechen Pravda bei der nächsten Vernehmung. Und dann begann das auch mit Schlägen und Tritten und allen möglichen Folterungen über Wochen hin, bis sie mich so weit hatten, dass ich zugegeben habe, ich hätte für die englische Fremdenlegion Freiwillige werben sollen. Der Dolmetscher, der hatte mich nämlich immer... Was völliger Quatsch war, ne? Das ist Quatsch, das gibt's gar nicht. Wie ist das denn dann ausgegangen, Hans? Bist du stiften gegangen aus Ostberlin? Oder? Nein, ich bin also zu 20 Jahren bin ich verurteilt worden. 20 Jahre habe ich bekommen für Spionage und antisowjetische Propaganda. Da gibt es im sowjetischen Strafgesetzbuch einen Paragraphen 58, der ist zu Stalins Zeit geschaffen wurde. Also wir sagen nur, das haben die dir untergeschoben. Der eigentliche Grund war, weil du dich für eine demokratische SPD eingesetzt hast. Genau. Mhm. Ja, das ist ja natürlich demokratisch, dafür können sie keinen verurteilen. Mhm. Da haben sie aber die Möglichkeit, durch Prügel und so weiter andere gestellt. Hast du diese Strafe angetreten? Diese Strafe musste ich ja antreten, denn ich bin ja gar nicht rausgekommen zwischendurch. Wie lange warst du denn dann im Knast? Ich war 10 Jahre. Du warst 10 Jahre im Knast? Ja. Ich bin 1946 am 3. April verhaftet worden und wäre entlassen worden 1956 am 2. April, nachdem im 9. Jahr meine Haft auf 10 Jahre herabgesetzt worden ist. Was passierte denn dann danach, nach deiner Haftentlassung? Nach meiner Haftentlassung bin ich 2 Tage zu meinen Eltern nach Ost-Berlin gegangen. Die wohnten in Berlin-Lichtenberg. Mhm. Und ich bin also am Ostersonnabend entlassen worden. Dadurch 2 Tage früher als sonst. Mein eigentlicher Entlassungstag war der 2. Osterfeiertag. Mhm. Und da bin ich also zu meinen Eltern. Und am 2. Osterfeiertag sind wir zu Verwandten nach Berlin-West gefahren. Mhm. Und das gab ja damals noch keine Mauer 1956. Hoffentlich da geblieben. Und da bin ich gleich da geblieben, da habe ich gesagt, ich fahre nicht wieder zurück. Mein Gott, Hans, 10 Jahre wegen deiner demokratischen Gesinnung im Knast. Ja. Und das war also mit Sicherheit kein Zuckerlecken, der Knast in der Zeit. 29 gewesen, als ich rauskam. Mhm. Nee. 19 war ich, als ich eingesperrt Was wurde. Was bleibt denn da in einem übrig? Was hast du für Gefühle, wenn du an Sowjet... System denkst an sowjetische Soldaten? Ja, also die sowjetischen Soldaten, die können ja nichts dafür. Ja gut, die Soldaten nicht, aber das System halt. Diese NKWD, die immer beschrieben wird, da gibt es ja viele Bücher drüber und viele Literatur, die ist also so, wie sie beschrieben wird. Das ist also eine kriminelle Geheimpolizei, die also nicht nur aus politischen Gründen, sondern aus allen möglichen Gründen Leute verhaftet hat. Auch vor allen Dingen in Russland. Ja. Hans, während dieser 10 Jahre, hast du da manchmal so gedacht, Mensch, Mist, ich hätte mich doch anpassen sollen, dann wäre ich jetzt in Freiheit? Das habe ich schon manchmal gedacht, aber ich habe jetzt nun nach dem von der Gauk-Behörde meine Häftlingsakte bekommen, Vernehmungsakte aus Russland, die habe ich noch nicht, vielleicht bekomme ich die noch, aber meine Häftlingsakte, und da ist auch eine Beurteilung, wir sind ja also bis 1900, das möchte ich noch dazu sagen, bis 1950 sind, von 1946 bis 50 sind wir unter russischer Bewachung gewesen. Mhm. Und dann sind wir an die Deutschen übergeben worden und dann sind wir von der Volkspolizei bewacht worden. Seid ihr gefoltert worden, auch in den Knästen? Also manchmal geschlagen, ja. Mhm. Also wir sind zum Beispiel am 31. März 1950, nachdem die Deutschen uns übernommen hatten, und die hatten für uns nicht genug zu essen. Wir waren also verpflegungsmäßig zurückgefallen, etwa auf den Stand von 1946. Mhm. Und ich hatte auch TBC 6 Jahre lang. Und da haben wir also so einen Aufschrei gemacht, aus den Fenstern geschrien, wir rufen das Rote Kreuz, wir rufen die Vereinten Nationen, Hilfe, Hilfe, wir verrecken und sowas alles. Und da sind die dann gekommen und haben uns mit Gummiknüppeln zusammengeschlagen. Mhm. Also die mussten alle aus den Unterkünften raus und dann wieder rein. Und beim Reingehen haben sie dann mit Gummiknüppeln auf uns eingedroschen. Das waren also Sachen, die Russen nie gemacht hatten, aber die Deutschen, die machten das dann. Und es ist also wirklich so, dass ich in dem Moment dann erstmal angefangen habe zu glauben, was ich vorher nicht geglaubt habe, dass es diese KZs gegeben hat und dass diese Sachen alle in den KZs vorgekommen sind. Dazu sind also die Deutschen dann doch fähig gewesen. Bist du dann danach im Westen auch in der SPD aktiv gewesen? Nein, ich habe mich da, also da sind verschiedene Sachen, die mich an der SPD stören. Mhm. Ich sympathisiere zwar in vielerlei Hinsicht mit ihr, aber ich bin nicht wieder eingetreten. Mhm. Müssen wir jetzt auch nicht erörtern. Ich finde nur, dass du eigentlich von der SPD wirklich mindestens eine ganz große Ehrung verdient hättest. Wäre so etwas... Ja, das machen sie auch. Das gebe ich zu, dass sie sich um mich bemühen, aber auch, dass die CDU sich um mich bemüht. Wir haben ja einen Häftlingsverband der Bautzen-Häftlinge geschlossen, das ist das Bautzen-Komitee, und dessen Vorsitzender bin ich jetzt. Du hast in Bautzen gesessen? Ich habe in Bautzen. Das war der schlimmste Knast, ne? In der ja, DDR. Also man sagt das. Ich bin in den anderen Gefängnissen nicht gewesen. Viele sind dann noch von einem Gefängnis zum anderen transportiert worden in den 6-8 Jahren, die sie gesessen haben. Sag mal, als es dann zur Wende kam und zum Zusammenbruch des gesamten Ostblocks, hast du es glauben können damals überhaupt? Du hast die Zeit dann ja natürlich auch hart hautnah mitgekriegt. Du lebst in Berlin, ja? Ja, ich wohne jetzt in Hannover. Jan ist in Hannover. Ja. Hast du es glauben können, dass du das noch erlebst? Das habe ich nie geglaubt und ich war ganz überrascht und ich habe also Freudentränen geheult, als das da war und bin heute natürlich sehr deprimiert, wenn ich sehe, was draus geworden ist. Ich hoffe, dass der Kommunismus zusammengebrochen ist. Davon bin ich noch nicht so sehr fest überzeugt, denn er regt sich ja schon wieder. Wir sehen das ja an dem Wahlergebnis. Ja. Wir brauchen ja bloß nach Mecklenburg hinzugucken. Und wir sollten alles tun, dass er sich nicht noch weiter regt, der Kommunismus. Ja, da sollte man also ganz vorsichtig sein. Lieber Hans, das fand ich sehr, sehr, sehr eindrucksvoll, mit dir zu reden. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir und auch dem Verein, den du gerade genannt hast, alles Gute und viel Erfolg. Ja, danke dir. Tschüss, Hans. Alles Gute. Wiederhören. Wiederhören. Christoph ist dran. Christoph ist 20 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Hallo. Ich bin letztes Jahr in Holland in Sommerferien hochgenommen worden für einen angeblichen Fahrraddiebstahl, den ich aber überhaupt nicht begangen habe, noch gar nicht weiß, warum man es mir anlastet. Aha. War eine wenig nette Erfahrung. Beschreib mal den Hergang. Wie bist du da reingeraten? Ich kam aus der Disco mit einer Menge Kumpels und die sind dann irgendwie vorgerannt, was weiß ich, blieb zurück. Bin durch so einen riesigen Fahrradparkplatz gegangen, da war vor irgendeinem großen Hotel ein riesiger Fahrradparkplatz mit ganz vielen 100 Fahrrädern. Auf einmal stand einer vom Sicherheitsdienst neben mir und meinte, hier, Fahrrad gestohlen, ich rufe die Polizei. Gut, ich habe mir gedacht, kann dir nicht viel passieren, bleib einfach mal ruhig stehen. Du hattest aber kein Fahrrad in der Hand. Ich hatte auch kein Fahrrad in der Hand, nein. Ja. Und dann kam die Polizei und was weiß ich. Und ich dachte halt, ja, mit denen kannst du es dann ruhig erklären, dann wird sich jetzt alles aufklären, kein Problem. Gut, dann gingen die also in Richtung weiter, ein paar Meter zu einem Gebüsch und zogen aus dem Gebüsch ein Fahrrad, was aufgebrochen war. Hatte ich aber nichts mit zu tun, wusste aber gar nicht, dass es da gelegen hatte und so weiter. Naja, jedenfalls für Polizei stand die Sache direkt fest, luden mich also sehr unsaft in das Auto, nahm mich mit auf die Wache. Und da ging es dann zu wie im schlechten Krimi. Also erstmal musste ich mich auf die Unterhose ausziehen, wurde komplett nach Drogen durchsucht. Also man merkte wirklich, dass die auch Spaß dran hatten, ihren blöden Touristen ein bisschen zu piesacken. Dann stand ein Aschenbecher am Tisch, habe ich gefragt, ob ich eine rauchen dürfte. Nahm den Aschenbecher weg, meinte, es ist Rauchverbot, Hielt ihn in der Hand und zündete sich selbst eine Zigarette an. Alles so Späße. Ich habe den auch sehr schlecht verstanden. Dann gab es immer die Aussage, ich sollte nur antworten, wenn ich gefragt würde. Er hat mir aber keine Fragen gestellt und ich weiß bis heute auch nicht, was man mir überhaupt genau anlastet, ob ich jetzt verhaftet war oder irgendwie oder was. Ja, jedenfalls bin ich dann nachts bei denen in so eine Zelle gesperrt worden die ganze Nacht. Ohne dass irgendein begründeter Verdacht da war. Am nächsten Morgen sind die mit mir zum Geldautomaten gefahren, musste ich 100 Gulden bezahlen. Einen blauen Zettel bekommen, wo irgendwas von Strafe drauf stand. Wollte wieder zurück auf meinen Zeltplatz, wo meine Freunde mich ja schon alle erwartet hatten. So, war ich gerade gut angekommen, kam dann auch noch der Chef von dem Campingplatz und teilte uns dann also mit, dass Diebe hier auf dem Campingplatz nicht gerne gesehen wären und dass ich also da auch noch runter müsste. Ganz toll, ja, war meine Sommerferien quasi gelaufen. 100 Gulden los, eine Nacht im Knast verbracht und vertrieben vom Campingplatz. Ganz genau. Und was ist dann, gab es da irgendwie noch ein Nachspiel? Nee. Ich habe aber auch in Deutschland darauf gewartet, dass mir vielleicht irgendwie die deutsche Polizei noch ein Verfahren anhängt oder sowas. Aber du hast von deiner Seite, bist du auch nicht initiativ geworden, hast dich da nochmal beschwert? Ja, ich habe dann überlegt, du kannst jetzt bei der Botschaft oder was weiß ich, dass ich mich da vielleicht mal melde, weil also wie ich da behandelt worden bin, ich durfte nicht zur Toilette gehen, über eine halbe Stunde hinweg, haben die mir verboten, ich musste wirklich dringendst. Durfte also nicht zur Toilette gehen. Mir ist gerade sofort eingefallen, spontan eingefallen. Es gibt ja nun wahrscheinlich auch in Holland die Möglichkeit, Fingerabdrücke zu finden. Wenn du das Fahrrad. Ich habe ja nicht verstanden. Ich weiß genau, was er wollte. Ja, wenn du dieses eine Fahrrad geklaut hättest, wirklich, wären darauf ja deine Fingerabdrücke gewesen. Mit Sicherheit, ja, hätten ja sein müssen. Ja. Aber so weit kam es dann gar nicht. Aber also, das ist das Schlimme. Ich meine, in Holland ist das ja wahrscheinlich erstmal harmlos. Viel schlimmer ist es ja, wenn man in der Türkei oder in Iran. Das hätte deutlich heftiger ausgehen können. Klar. So bin ich 100 Dollar losgeworden und hatte einen verbrauchten Urlaub. Aber da hast du schon mal erahnt, wie schlimm das ist, wenn man da hilflos in einem fremden ganz Land. Genau, das ist völlig hilflos und kann man was versteht. Aber es ist dann ja doch glimpflich ausgegangen. Nochmal letztendlich glimpflich. Ärgerlich, aber glimpflich. Aber eine Nacht Urhaft langt dann auch, ne? Das ist für mich genug, das war meine Erfahrung. Ja. Mit der netten Behandlung, naja. Naja, Christoph, Ich okay. wünsche dir, dass das nicht wieder vorkommt. Ja, auch ich denke, ich glaube, du fährst so schnell nicht nach Holland wahrscheinlich, ne? Oder? Ich hatte überlegt, nächsten Sommer wieder dahin zu fahren. Ja, fahren wir hin. Es gibt so viele nette Holländer auch. Ich denke auch. Ja. Keine Vorurteile spüren. Genau. Tschüss, Christoph. Gut, ja, tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung zu Unrecht im Knast. In der Technik war Luigi Rensinghoff und Hans-Jürgen Wilde. Morgen Nacht offenes Talkradio, offene Talkradio, Telefon-Talkshow. Ab 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.